Der Führerschein ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Theoretisch könnte man damit überall hinfahren, wenn man sich das Benzin leisten könnte und wenn auf der Straße nur Autofahrer wären, die zumindest eine schemenhafte Vorstellung von einem mit Hirn beglückten Fahrer hätten. Ahoi liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Prodigy Mondo Chise herzlich willkommen. Heute die Gesundenuntersuchung für die Führerscheinverlängerung. In den Jahren nach meiner Führerscheinprüfung beobachtete ich 90-jährige Omas, die mit 40 km/h auf der Überholspur fuhren und lernte einen Mann kennen, der immer den neuesten Mercedes fuhr, dabei einen schicken Hut trug, nie die 30 überschritt und immer rechts ranfahren, wenn Gegenverkehr kam. Irgendwann dachten sich sogar unsere Politiker, dass Menschen mit Führerscheinen regelmäßig überprüft werden sollten. Ich falle zwar nicht mehr unter diese Gruppe, da ich aber so intelligent war, beim Militär meinen LKW-Führerschein zu machen, muss ich jetzt auch meinen Führerschein alle 5 Jahre erneuern lassen. Was für ein Spaß! Ich gehe also zu der Gesundenuntersuchung, begrüße die Ärztin, von der ich sofort zurechtgewiesen werde, weil sie eine Aversion gegen das Händeschütteln hatte, falscher Beruf, liebe Tante, und mich an einen anderen Arzt verwies. Und so beginnt meine Gesundenuntersuchung. Strecken Sie die Hände aus. Super, das Lenkrad können Sie schon mal erreichen. Berühren Sie nun mit Ihrer Nasenspitze Ihren Finger. Sehr gut, Sie haben heute also noch keine Drogen genommen. Halten Sie sich mit einer Hand Ihr Ohr zu. Hallo! Sensationell! Sie können also eine Sirene problemlos wahrnehmen. Halten Sie sich ein Auge zu. Fester. Viel fester. Ich habe vor kurzem einen Sehtest gemacht, habe super abgeschnitten. Mein Test ist wesentlich effektiver. Los, fester drücken. Gut, lesen Sie mir die erste Zeile vor. Sehr gut, nun halten Sie sich das andere Auge zu. Das ging schon so gut, dass wir es nun mit den kleineren Buchstaben probieren. Los, lesen Sie vor. Was? Sie sehen nichts? Na, dann gehen Sie doch ein paar Schritte nach vor. Gut so. Sehr witzig. Nun ein Sehfeldtest. Habe ich auch gemacht. Ich habe so gut abgeschnitten, dass der Arzt das nicht glauben konnte, deswegen musste ich den Test noch einmal machen. Es hat 480 Mal geblitzt. Furchtbar nervig. Wollen Sie das Attest? Mein Test ist zuverlässiger. Sagen Sie mir, wann Sie meine Finger sehen. Ich habe Ihre Finger nie nicht gesehen. Dann wird's wohl passen. Gut, ich messe jetzt Ihren Puls. Vorhanden. Kostet 30 Euro. Der ganze Spaß hat keine 5 Minuten gedauert. Und schon sorge ich mich ein wenig mehr, wenn ich mich hinter ein Steuer setze, da ich nun eine schemenhafte Vorstellung habe von dem, was mir da entgegenkommen könnte. Bei der ersten Gesundenuntersuchung hatte der Arzt vergessen, das EKG anzuschließen und meinte, sie stört es sicher nicht, wenn sie noch einmal 20 Minuten auf dem Laufband absolvieren. Bei der zweiten Untersuchung führte ich lediglich ein nettes Gespräch mit dem Arzt, der eine Aversion gegen das Händeschütteln hatte, und bei der oberflächlichen Untersuchung für den Führerschein kam ich mir endgültig veräppelt vor. Was sind eure Erfahrungen mit Routineuntersuchungen? Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.